Telekom Fernsprecher Flügerstraße 11 an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört hier ein rechts neben dem Fernsprecher abgelegter, aufgerissene Mülltüte, die vollgeschissene Kinderwindeln enthält, sowie ein auf der Glasscheibe des Fernsprechgeräts angebrachter Aufkleber mit Aufschrift ANR, Music and More, Label, Mail Order, Booking, F3, CD out now, No Peace, No Justice. Ja, das Ganze gibt's unter www.anrmusic.org. Ja, außer einigen Passanten und einem Fahrradfahrer, der hier langsam über den Bürgersteig rollt, sowie ein zugezogener Vorhang des Kulturvereins im Café Bistro Europa hier in der Flügerstraße bei beginnendem Nieselregen. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.